MDR Kultur. Hörspielzeit. Wir begeben uns heute Abend, etwas verspätet wegen der Konzertübertragung, aufs Meer hinaus. Ans Ende des Brückenbogens, hier in 102 Meter Höhe, hat sich Haag seinen Traum erfüllt. Das Büro, der alte Schreibtisch und das Meer. Er empfängt Gäste, Mandanten, Patienten, Menschen. Oder stellt er sich das alles nur vor? Auf alle Fälle, Cecilia ist wirklich da. In der weiten Atmosphäre des vielsprachigen Meeres mit Geigenvögeln, anderen Tieren und Instrumenten neigt sich ein arbeitsreicher Tag in die sinnliche Nacht. In dem nun folgenden Radioabend von Wolfgang Krause-Zwieback hören Sie Corinna Harfuch und Jörg Date. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das Büro am Ende des Brückenbogens. Hörspiel von Wolfgang Krause-Zwieback. Ich habe nachgedacht. Alles Dinge, Ihr Fall, die man hier draußen nicht ist braucht. Spezial. Hier also empfängt Sie sollten einfach seine hingehen. Mandanten, das persönlich klären. Kunde, dann haben Sie es hinter sich. Gäste. Ja, laufen Sie los. Wo? Hauptstraße bis zum verletzten Haus. Dann gehen Sie rechts. An den drei Häusern vorbei. Dann erst rechts bis zum Kiosk an der Laterne. Achtung, da gibt es 5, 6 Kioske, aber nur einen mit einer Laterne. Dahinter möglichst unauffällig nach links blicken und möglichst auffällig exakt die Verlängerung nach rechts laufen. Das ist der springende Punkt. Eine andere Orientierung gibt es nicht. Auf die Weggabel achten. Der mittlere Abzweig ist quasi die dritte Straße von links, dann eben nicht. Dann rechts, die Straße den Berg hoch und oben gleich vor den Schienen rechts. Ach so, nein, das können Sie mir glauben, bin die Strecke 1000-mal gelaufen. Hatte da mal eine, na, es gehört jetzt nicht hierher. Sie auch, ja, sehen Sie, genau, von wegen, keine Spur. Übers freie Feld und bei den barackenfarbigen Hütten rechts von dort, Hey, dann, hallo, Moment, Haag. Ja, bitte, warten Sie bitte einen Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Cecilia. Caroline. Caroline. Ha! Moment, was für ein Platz. Nimm Platz. Was für eine Überraschung. Hören Sie, wie... Caroline... Hack! Nein, nein, bleiben Sie bei den Hütten. Ist ein neuer Mandant, soeben simultan eingetroffen. Nein, hören Sie, zwischen der zweiten und dritten Hütte ist ein kleiner Zwischenraum. Da schlüpfen Sie durch, dann der Weg, rechts. Hack! Wenn es nicht mehr weitergeht, wenn es recht ist, rufe ich Sie nochmal an. Dann sind es nur noch ein paar Handgriffe. Adieu. Das gibt's doch nicht. Das gibt's. Hack. Haha. Hack. Cecilia, Caroline, Caroline in mein Büro. Sag mal, müsste der nicht in den Hütten links? Ach, Caroline, wir haben uns immer so schön ergänzt. An den Hütten. Wenn der links laufen würde... Da würde er den anderen ins offene Messer laufen. So denken die, der geht immer rechts. Und wenn er sich dann rumdreht, geht er geradeaus. Dann sind die anderen längst weg. Er geht vorbei und kickt ihn dann rein. Verstehst du? Raffiniert! Man denkt's gar nicht. So einfach. Und dann raffiniert. Sag mal, Hack, kannst du mir, helfen? Egal, was war. Du weißt, dass ich helfe dir immer. Das alte Problem? Das alte Problem. Hättest du damals gleich... Dann gäb's jetzt nicht das alte Problem. Und wir hätten uns nicht mehr gesehen. Und wir hätten uns immer gesehen. Ich musste erst das Landbadprojekt fertig machen und auf die Werte warten. Vorher hatte das keinen Sinn. Die paar Jahre... Erst das Sindbadprojekt, dann das Landwehrkanalprojekt, dann das Landbadprojekt. Wir hätten uns wenigstens sehen können, auch ohne Werte. Wir sind genauso Projekte. Was war? Was ist? Was jetzt? Kannst du mir helfen? Hilf mir, wenn du hilfst. Ich tue alles für dich. Würdest du das tun? Gib mir 5 Tage. Wie soll ich dir 5 Tage geben? Ich regle das. Komm in 5 Tagen wieder, dann lass uns treffen. Mach's gut. Sag mal, Hack. Was noch? Mach schnell, bleib dran. Mein Wasser lässt nach. Wie? Wir haben uns doch eben erst gar nicht unterhalten, geplaudert. Nach so langer Zeit. Hast du Zeit? Im Moment... Wie läuft's bei dir? Das machen wir, wenn du wiederkommst. Dann lassen wir den Hasen einfach laufen. Aber jetzt gib mir Zeit. Ich steck bis über beide Ohren in Lösungen. Versteh bitte. Kaum bin ich da. Geh ich. Also jetzt auf dem schmalen Brückenbogen zum Festland zurück. Und wenn nichts dazwischen kommt... Woran denkst du in dem Fall? Bin ich in 2,5 Tagen am anderen Ende des Brückenbogens und bevor ich die 500 Stufen hinabsteige zum Strand, kehre ich um, damit ich in 2,5 Tagen hier wieder am Schreibtisch stehe. Und das alles, weil man hier nur zu Fuß kommen und gehen kann, das Büro am Ende. Nicht mal ein Pferd ist erlaubt. Du glaubst doch gar nicht, was hier los wäre, wenn wir das Reglement nicht hätten. Die Vespas würden wie Bienenschwärme herumfliegen, alles zuknattern, als wenn Bienen Pferde stechen wäre. Das Panik, Chaos, die Stille, die Entfernung und die Diskretion haben sich bewährt. Aber setz dich, klar, ich meine, das lohnt sich nicht für dich. Könntest du nicht wenigstens ein Pferd zulassen? Dann bleib, Caroline. Setz dich. Wohin? Es gibt nur einen vollen Schreibtisch und deinen Stuhl. Soll ich mich 5 Tage auf dich setzen? Ja, auf meinen Schreibtisch. Kuschle dich in die Akten, aber rasch. Raschle nicht so. Ich muss mich konzentrieren. Soll ich dich inspirieren? Du löst die Aufgaben und ich inspiriere dich zu neuen Problemen. Sorge für Nachschub. Versuchst du? Du hast damals, als wir uns nachmittags zum Spielen trafen, auf dem vereisten Bergsee, sowas gemacht, was ich meine... Was meinst du? Unser springender Punkt? Na diesen, du bist, wie war denn das? Du bist hochgesprungen? Ja. Arme hinterm Kopf verschränkt, so Oberkörper raus, Knie hoch, Beine auseinander und beim Landen Arme breit und dann dieses... Ja, dieses... Hi, hi, doro, dro. Genau, dieses... Hi, hi, ho, tri, di, do, di, doro, doden, dron, doro. Willst du das denn anstellen? Wie meine? Wie deine. Wie meinst du, will ich das anstellen? Na, wie willst du denn mein Problem lösen? Ich meine, wir haben 1000 Filme gesehen. Damals, auf dem Festland. Aber wenn ich mich recht entsinne, nicht einer dieser Filme passt auf unsere Geschichte. Auf deine Geschichte? Auf unsere. Denn es wird so sein. Ich habe das Problem. Du kümmerst dich drum. Und ich löse es. Sie nicht lernen, lässt sich über den Pawlowschen Reflex steuern. Ich verstehe den Zusammenhang. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Du meinst deine Planktonkrähen gegen mein Problem? Am Ende meine ich das. Pass auf. Weißt du, warum ich diesen weiten Weg auf mich genommen habe? Weil du am Ende bist. Weil du am Ende der Einzige bist. Du hast eine herausragende Position, dein Büro, ein vorgeschobener Posten. Da kann nicht mal ein Luftschloss mithalten. Du hast eine andere Sicht auf die Dinge. Aber mein Problem mit Planktonkrähen anzugehen, das will ich nicht verstehen. Das ist doch viel zu früh. Über sowas können wir später reden. Gib mir 5 Tage und grünes Licht. Ich frag gleich mal. Hallo? Ah, Graf Zopster. Wie geht es? 42 Grad. Das ist 3 Grad weniger, als ich dachte. Da liegen Sie ja gut im Rennen um die Zeit. Was macht Ihr Vieh, Trine? Danke. Gut. Übrigens, ich habe gerade mit einem mir sehr nahen Mandanten besprochen, dass wir unsere Zucht testen könnten. zu früh? Es ist nie zu früh, oder? War es nicht zu spät? Wenn sie nicht reichen, müssen wir die Fortpflanzung in den Einsatz einbeziehen. Sie kommen übermorgen vorbei? Willkommen in Eile, ja? Schönen Abend, Herr Zopster. Gute Nacht, Graf. So, jetzt feiern wir erst mal ganz kurz. Wie läuft's bei dir, Kollegin? Wir haben uns plötzlich nicht mehr gesehen damals. Wie geht's am neuen Ort, Cecilia? Meinem neuen Quartier habe ich viel zu verdanken. Lass uns feiern. Auf dich. Auf dich. Hast du immer noch das Radio mit den alten Titeln? Ja, es spielt auch neue, aber mit dem alten Wackelkontakt. Alle Planktonkrähen auf dich. Alle Möwen, Vögels auf dich. Auf mich, alle. Schwarz auf weiß, kalt auf heiß, du und ich. Das ist aber jetzt wirklich zu früh. Du hast zu tun und ich, es ist noch nicht ganz dunkel. Ich brauche Zeit zum Abschalten. Mein Indianer muss erst dämmern, bevor er mich freigibt. Streiche mich. In dieser rauen Umgebung hier draußen über dem Meer ist Streichen schmerzhaft. Da wäre es doch besser, das Dämmern zu simulieren durch Augenküsse. Ja, ich verstehe dich. Ja, aber für mich ist es hier draußen trotzdem wie drin, im stillen Kämmerlein. Der Anlauf braucht Zeit. Augenküsse sind aber gut, vor allem beim Ohrspiel. Der Anlauf braucht Zeit. Segeln geht dann schnell. Aber der Anlauf war doch schon, als wir uns nacheinander sehnten, all die Jahre. Was ist, wenn wir uns bei Sturm treffen, auf diesem großen alten Schreibtisch mit schweren Holzschnitzereien, Massiveiche, so schwer, dass er bei Windstärke 10 nicht einen Millimeter von der Stelle weicht, und wir kommen noch dazu. Was ist bei Windstärke 12? Dann rutscht er ganz langsam bis zur Kante, kantet da nicht weiter, und wir kommen endlich. Und bei Windstärke 12? Warum nicht gleich 13? Was ist bei Windstärke 12? Wird er so stark in die Kante gedrückt, da hebt er dann auf der einen Seite ab, steht diagonal wie eine halboffene Schranke. Arbeitest du dann am Schreibtisch? Gibt es dann noch Arbeit oder ist alles weggeweht? Wenn ich aufstehen würde, wäre der Stuhl weg. Da arbeite ich lieber, also bleib ich sitzen und lege die Halteschlaufen an von beiden Seiten. Falls der Sturm plötzlich dreht, dann sitze ich fest. Der Schreibtisch rumpelt auf die andere Seite. Die Schranke öffnet sich in die andere Richtung wie ein Wiegemesser beim Petersilienhacken. Da kommst du auf ganz anderen Lösungen daher. Hin und her. Du meinst, auf dem Schreibtisch ist alles fest. Alles festgeschraubt. Nur der Tischventilator dreht sich im Kreis. Der Tischventilator? Warum läuft der hier draußen? Der ist immer an. Bei Windstille macht der Ventilator Wind. Bei Sturm macht der Ventilator auch Wind. Der Sturm wird ausgebremst. Fängt an wie ein Vieh zu pfeifen, da sitzt du im Sturm. Aber mit dem Oberkörper beugst du dich in den moderaten Ventilatorwind. Ein herrliches Arbeiten. Die Unterlagen. Wie blätterst du in den Unterlagen? Die muss ich dann einzeln losschrauben, blättern, wieder anschrauben. Ich muss höllisch aufpassen. Deshalb mache ich das meiste im Kopf. Verstehst du? Der Kopf ist im Prinzip wie festgeschraubt. Aber drin kann ich zwanglos blättern. Also, wenn ich bei Sturm am Strand laufe, was heißt laufe, mich gegen den Sturm presse, kann ich im Kopf nicht blättern. Fällt mir nichts mehr ein. Da denke ich nicht und immer an das eine. Denke nur noch, wie komme ich zurück? Nur beim Segeln. Das hat mich immer fasziniert, wie man gegen den Wind. Oder hier oben, im Büro. Wenn der Sturm scharf vom offenen Meer kommt, von hinten, lehne ich mich mit meinem Stuhl zurück. Schaukle, wippe. Und wenn der Sturm nachlässt, kurz bevor ich rücklings in die Tiefe stürze, fange ich mich ab, indem ich ganz langsam die Zunge rausstecke. Da! Der Klammeraffe schafft er Windstärke 12. Circa eine Stunde, dann ist er weg. Eine Stunde kann er sich halten, so wie du damals mit dem Ringfinger am rostigen Nagel über dem Abgrund. Und nach einer Stunde der Sturz in die Reckenhosen, in den Heckenrosen. Ich hab dich bewundert. Ja? Hättest du das nicht früher sagen können? Wie du dich eingerichtet hast? Aber sag mal, diese schönen Bilder, wenn du die noch aufhängen würdest, das wäre doch, außerdem gäbe es etwas Schutz gegen Wind, bildlich gesprochen. Eins weitergeben. So kommt man auch auf ganz eigene Lösungen. Das ganze Gerede lenkt doch nur ab. Mein Gegenüber stellt schriftlich alles kurz dar. Wenn ich mit ihm rede, braucht er nur zu nicken. Vertikal oder horizontal. Und die Details und Nuancen laufen über die Mimik und Gestik. Damit kann man alles erklären. Alles? Ja, alles. Und dieses berühmte Nein, wo es weder ein Ja noch ein Nein als Antwort gibt? Da kannst du mit dem Kopf diagonal nicken. Aber das sieht doch immer so aus, als wenn man sagt, komm du mit rauf, ich bleib unten. Da gibt's doch Missverständnisse. Erinnere dich an das Schweigen der Männer. Ja, stimmt. So, Moment, bitte. Cecilia, verzeihen Sie, Sie merken ja selber. So, jetzt aber... Das ist ja spannend. Das verstehe ich nicht. Auf dem Weg hierher, auf dem Brückenbogen, die vielen Leute in den Liegestühlen haben wild durcheinander geredet. Leute in Liegestühlen? Ach so, klar. Ich hörte davon. Sie bleiben, drehen sich wie Möwen in den Sturm, passen sich an, bis sie dran sind. Ihre Physiognomie, die Frisuren, ihr Gang, ihre Sprache verändern sich. Das versteht eh kein Außenverstehender. Wie vor 2 Jahren auf dem Kreuzfahrtschiff. Ein experimentelles Experiment. 3 Wochen Kreuzfahrt, 3000 Leute, Kommunikationstraining, ohne Sprache. Haag. Haag? Herr Haag! Hörst du mich? Haag! Was? Was ist nun? Was ist hier? Auf dem Brückenboden reden alle miteinander. Und im Büro? Die Geheimhaltung läuft über den Köder. Die Leute da vorn zwischen Festland und meinem Büro warten auf einen Termin oder auf die Lösung oder sind hängen geblieben. Die reden ganz normal über alles, nur über ihre Probleme nicht. Und hier im Büro wird darüber nicht gesprochen, nur geklärt. Klingt irgendwie. Riecht nach. So, jetzt zu Ihnen. Ich habe Sie warten lassen. Und währenddessen ist mir aufgefallen... Riechen Sie doch mal. Der Wind steht heute aber auch günstig. Sie haben da einen charakteristischen Duft. Er hat da einen charakteristischen Duft. Cecilia, bitte. Wenn Sie den angenommen nicht hätten, würden Ihnen die Leute vielleicht eher glauben. Sie darf bleiben, weil meine Freundin, eine Vertraute hier auf dem Schreibtisch, quasi unsere Freundin. So, wegen der Inspiration. Ihre Augen, Ihre Stimme, Ihr Duft. Ja, sagen Sie selbst. Möglicherweise riechen Sie nicht, weil Sie so riechen. Dazu kommt also nun Ihr Duft und das Salzige des Meeres. Es wirkt bereits. Das ist aber eine Mischung. Lassen Sie uns schnell über Ihr Problem reden, bevor die Wirkung um sich greift. Ach, das hast du schön gesagt. Aber bei ihm ist doch klar. Man sieht es ihm an. Cecilia, bitte, misch du dich nicht ein. Sie entschuldigen, wir wollen jetzt in Ruhe. Wir müssen das allein klären. Das geht niemand etwas an. Zur Sache. Sie züchten Hanf. Ach, das trifft sich aber gut. Ich brauche Ihre Telefonnummer. Du auch? Also Haag. Also Hanf. Und das Problem besteht darin, keiner will Ihnen glauben, dass Sie daraus nur Strick machen wollen. Und keine Rauschmittel wie Haschisch und so weiter. Wenn ich Ihnen das glaube, haben wir zwar einen, der das glaubt, dagegen stehen aber viele andere, die das nicht glauben, die auch überhaupt nicht interessiert sind. Wir sollten darüber reden. Aber da braucht man doch nicht drüber reden. Das sieht man doch. Er kann es nicht verbergen. Cecilia, bitte. Erstens, misch dich da nicht länger ein. Zweitens, sieht man alles im Gesicht. Aber drittens, muss man erst mal rauskriegen, was man sieht. So, wenn Sie nachweisen könnten, dass Sie aus so und so vielen Metern beziehungsweise Kilogramm des krautigen Maulbeergewächses so und so vielen Metern beziehungsweise Kilogramm Stricken machen, werden einigen mehr Ihnen glauben. Und mir ist so, wie Sie können den Produktionsablauf nachweisen und versuchen die für Rauschmittel entscheidende weibliche Pflanze, die den Maschel- oder Winterhanf kleiner zu züchten, dass er nur auf die Größe der männlichen Pflanze kommt. Und wenn Sie den ganzen Tag und die ganze Nacht rösten, brechen und hecheln, wissen allen, dass Sie die Bastfaser herstellen. Richtig? Richtig. So, und wenn Sie nachweisen könnten, dass Sie aus dem Abfall der Hanffäde Gurte und Stricke machen und mit dem Samen die Vögel füttern und daraus Öl pressen, dann wäre nur noch Ihr Geruch. Sie müssen dran arbeiten. Allerdings, so Sie mich fragen, ja, selbst hier auf dem Meer, der Geruch ist verräterischer als alles andere. Ich verstehe Sie, ja, aber die anderen müssen überzeugt werden mit einem anderen Geruch, sonst sind Sie verloren. Dann setzt der Verstand aus und Sie kriegen die Geschichte mit den Stricken nicht mehr los. Ja, ich sag's Ihnen offen den Kopfen zu. Sie riechen nicht nach Ihren Geschichten. Er nickt. Es ist so. Er nickt, na bitte. Da hilft nur eins. Wir hatten eine Abmachung. Aber unter Kollegen, hier liegen doch die Dinge klar auf dem Tisch. Da misch mich erst ein. Das klärt man doch gleich. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe genau dasselbe Duftproblem. Nur mit dem Unterschied, dass mir die Leute alles glauben, glaub ich. Cecilia, du solltest jetzt spazieren gehen oder etwas rausschwimmen. Wir müssen kurz was klären. Wissen Sie, darf ich offen sein? Sie riechen wie ein ganz dickes, hochkonzentriertes Rauschmittel. Und das ist auf dem Festland verboten. Das Beste ist, bleiben Sie ein paar Tage zum Auslüften. Ich nehme Ihnen das ab, diesen Geruch. Es gibt eine Möglichkeit für Sie. Einen Versuch ist es wert. Nehmen Sie das. Reiben Sie sich damit ein. Ich gebe Ihnen dieses kleine Fläschchen, ein paar Tropfen auf die schwatzende Haut. Sie sind ein anderer Mensch. Was? Das ist sämig gequetschte Kiffmücke. Dieses Fluid, diese Creme bildet im Körper eine Art Gegengift. Und vor allem in der Pubertät der Kiffmücke entsteht dieses pfefferminzige, ätherischen Säften. Wenn Sie nun das sämig gequetschten Konzentrat zum Beispiel auf Lammkoteletten reiben, schmeckt das Lamm zwar immer noch nach Kotelett, riecht aber wie mit Gummi Reifen gemästete Löwen. Wunderbar. Probieren Sie es. Schließlich ist es ja entscheidend, wie Sie riechen, nicht wie Sie schmecken. Probieren Sie es. Ihr Geruch wird es entscheiden. Keine Ursache. Ja. Guten Tag. Adieu. Sag mal, Hark, es ist herrlich hier bei mir. Findest du nicht auch? Cecilia, lass uns heute den Abend über den Tisch ziehen. Jetzt ist Zeit für Mandanten. Und vor allem, ich muss noch ein paar Gedanken klammern. Sag mal, Hark, dein Zeh blutet. Ja, links unten 5. Wenn ich das nur mit irgendwas verbinden könnte. Sag mal, die Frau, die da hinten steht. Ist das ein Mann? Ein Mandant? Wie man es nimmt. Sie hat mir mal den Kopf verdreht. Wir sind verabredet. Wir wollen das in irgendeiner Form rückgängig machen oder weiter dran drehen. Also, Hark, wenn man mal einen Moment nicht aufpasst. Also, Cecilia, du solltest jetzt spazieren gehen oder etwas rausschwimmen. Noch weiter rausschwimmen? Außerdem irrst du. Wenn man mal einen Moment nicht aufpasst, macht man einfach das, was man eigentlich will. So, der Nächste bitte. Sie müssen entschuldigen. Entschuldige. Entschuldigen Sie. Aber dieses Warten, man weiß nicht wie lange, man weiß nicht genau worauf. Also, wenn niemand mitkommt, gehe ich jetzt eine Runde schwimmen. Man hat's ja selten so unter der Nase. Hark, wie kommt man da runter? Das ist ja tief! Oh, ein freier Fall! Oh, nur im Fall kann die Freiheit So, das wäre geschafft. Aber jetzt zu Ihnen, mein nächster Gast. Vielleicht sollten wir erst den Kopfverband wechseln. Sieht aber gut aus. Wie lange das her ist, hat eine Weile. Sieht aber gut aus. Wie war das nochmal? Sie saßen auf den Schultern Ihres Vaters, als er aufrecht durch die Haustür lief. Deshalb kamen sie zu spät in die Schule. Alle kannten sich schon und sie kamen neben Christian, der die erste Klasse zum zweiten Mal besuchte. Sie verstanden sich auf Anhieb. Da waren die anderen neidisch und als Christian schon in der siebten Klasse von der Schule ging, um was Richtiges zu lernen, ahnte keiner, dass sie später einmal... Unhaltbar. Und sie laufen wieder zurück und stehen jetzt zwischen beiden. Der zu ihnen nach Hause will, ist hinter ihnen mit dem Rücken zu ihnen und der, zu dem sie nach Hause wollen, steht vor ihnen. Jetzt brauchen sie nur noch zu warten, was passiert. Wenn der Mann vor ihnen zur Seite weggeht und sie ins Leere laufen, wissen sie, dass das System funktioniert. Es erinnert etwas an Schach, nur mit dem Unterschied, bei diesem System sind Sie immer die Dame und die anderen ermatten. Dann gehen Sie einfach. Laufen Sie los. Nein! Jetzt doch nicht! Halt! Stopp! Sie ging wieder hin. Warten Sie! Grußlos. Nur der Scheck lag da. Winkte noch einmal, wer weiß wohin. Diese Begegnungen. Da kommt jemand vorbei, den du vergöttern willst. Am Ende kannst du nur von ihm lernen. Und das Gelernte wirst du nie wieder anwenden. Ich ruf zurück. Ich ruf zurück. Ich ruf zurück. Was? Pause. Espresso. Von den Wanden, von den schwankenden Planken, nur ein wenig die nüchtern in den Wind hängen, herumpausieren, einfach das Denken ins Nichts hineinfallen lassen. Dann neu gestärkt wieder einen weichen Gedanken herausfischen, ihn durch die Meerluft ziehen, bis er ganz scharf ist. Ja, schließlich ist der Verstand eine gewaltige Eventualität, hat Artaud gesagt. Da sind die Pausen wichtig. Genau. Die Pausen klären vieles. Und in den Pausen spürst du diesen Heißhunger. Tja, Herr Olbernhoe, wie mag das ausgegangen sein? Als er damals im Büro an der Strandpromenade vor mir saß, bei 40 Grad, mit diesem Heißhunger, ja, auf ein Bier, so ein kühles, gelbes, frisches, herbes, nasses. Und in einem Zug saß er vor mir. Ich holte zwei kühle Flaschen von nebenan. Und einen Moment später hatten wir es hinter uns gebracht, saßen vor den leeren Flaschen, stöhnend, und Herr Olbernhoe wusste einfach sein Problem nicht mehr, weshalb er ja eigentlich zu mir. Dann dieser alles klärende Halbliterrülps, bei ihm noch eine Oktave tiefer. Was für ein Konzert. Also, wie mag das ausgegangen sein? Moment, dann ein Mann in den besten, wollte was Altes erledigen, wusste nur nicht, wie. In der Schule, vor 30 Jahren, hatten die anderen ständig die Mädchen im Bootshaus geküsst und er war immer nicht dabei, obwohl er allen die Hausaufgaben machte. Ihm hatte das keine Ruhe gelassen. Und als ich so überlegte und absolut nicht wusste, was man da nach so langer Zeit tun konnte, stellte er zwei Flaschen Bier auf den Tisch. Déjà vu! So ist das Leben. Und einen Moment später hatten wir es hinter uns gebracht. Moment. Was wollen Sie? Sie waren noch nie hier. Was? Was? Wer? Wo? Ihr Auto springt nicht an. Wo? An der Strandpromenade. Wie kommen Sie hierher? Mit dem Boot. Und wie kommen Sie hier hoch? Ach, Sie stehen im Boot. Moment. Tatsächlich. Großer Gott. Großer Mann. Stehen auf dem Boot und schauen bei mir herein. Es ist mir eine Ehre, dass Sie extra zu mir. Ich fass es nicht. Sie sind ja der ideale Quereinsteiger für mein Büro. Gibt es denn solche hohen Autos? Haben Sie da ein Schiebedach? Oder fahren Sie breitbeinig auf dem Auto? Sie fahren nicht. Springt nicht an. Tank. Ist der Tank leer? Die Batterie. Dann ist es die Elektronik. Stimmt. Auf wieder. Danke. Wenn's wieder mal so... Wie schnell der ist. Raus aufs Meer. Sieht aber immer noch groß aus, wie er im Boot steht. Sieht von Weitem immer noch aus wie langanhaltend. Tja, hier draußen kommt einem alles etwas anders vor als zu Hause auf dem Festland. Hier ist man den Sternen, den Planeten näher, so scheint es, und den Menschen ferner. Aber wenn sich die Menschen hier draußen treffen, sind sie sich näher als auf dem Festland. Ich bezeichne sie gern als Planeten, die Menschen. Allerdings sind sie komplizierter. Sie sind wetterabhängig und sie können aufeinander zugehen, jenseits. So, was war? Was ist? Was jetzt? Cecilia? Wir könnten mit den Planktonkränen ihren Garten hinter dem Leuchtturm vollkommen zuscheißen. Schrecklich wäre das eine Weile. Aufdüngen mit dem Zweikomponentenkompost der Spezialkrähen. Aber dann, bald würde es üppig sprießen und aus dem grün-grau-braun Erdboden müssten die farbigsten Farben schießen und in den Widerstand treten gegen die Flutwellen. Ich kann sie so lange hier halten. Und wenn der Garten endgültig Früchte trägt, wird sie mich verlassen, muss sie vorgehen. Unsere Ernte ist ein altes Ziel. Tante Rieselotte hatte diese Hausrezepte. Wie war das? Bei Zug Filz, gegen Motten Lavendel, bei Schmerz Zugsalbe. Im April Automatenspiele und wenn das Furnier reißt, gute Deckblätter wie bei der Havanna. Da kam doch letztlich ein Mann zu mir, ein Mensch. Erklärte mir, wie war das, dass man nicht gleichzeitig Position und Impuls eines Teilchens mit absoluter Präzision kennen kann. Ich fragte mich, ob ich da weiter zuhören soll. Erklärte er mir also, wenn man das eine ganz genau kennt, wird das andere damit eher vage. Um und gekehrt. Wenn ich die exakte Größe des Teilchens bestimme, kann ich den Ort nur diffus nennen. Oder wenn ich den genauen Ort bestimme, ist das Teilchen unscharf. Weil in dem Moment des Bestimmens des Teilchens schon wieder wo ganz anders ist. Das heißt doch nichts anderes als, wenn ich einem Termin mit Claudia am Sonnabend Abend mache, kann es sein, dass ich am Sonnabend Nachmittag denke, ich würde mich lieber gleich und mit Leonore treffen. Daraufhin meinte er, wenn ich also die Position eines Teilchens sehr genau kenne und versuche, seine Geschwindigkeit zu messen, dann wird eben dieser Versuch meine Erkenntnis der Position zunichte machen. Und das hieße, wenn Leonore nachmittags nicht könnte, würde Claudia sich abends aufgrund meines Verhaltens wundern, weshalb wir uns treffen, was wiederum mich aufgrund ihres Verhaltens zweifeln lassen würde, warum wir uns dann überhaupt treffen. Naja. Nun meinte er, demnach ist es das Teilchen selbst und nicht unsere Erkenntnis von ihm, das unbestimmt wird. Wenn du seinen Impuls mit absoluter Präzision bestimmen kannst, dann gilt nicht nur, dass du nichts über seine Position weißt, vielmehr gibt es überhaupt nichts mehr, was man Position nennen könnte. Also wäre es am besten, sich zu viert zu treffen, also Claudia mit ihrem Mann und mir mit Leonore am Vierertisch. Und dann erst könnte sich herausstellen, ob sich Claudia lieber mit ihrem Mann und mit mir treffen würde, während ich vielleicht nach dem Treffen mit Claudia mich gar nicht noch mit Leonore treffen müsste. Oder letztlich dieser, der hatte dieser, na, Oder neulich. Da kam doch die Kollegin von nebenan an und für sich. Ja, aber an sich im Grunde wie die Bettina von Ralf damals. Also, kommt, redet am Stück, stellt eine Frage nach der anderen, springt dann quasi aus dem Fenster in die Politik, ruft mich 2 Wochen später an, wie weit ich wäre. Also, da soll einer noch was sagen. Jetzt habe ich doch vergessen, dass der anruft, immer rechts. Hallo? Haag hier? Wie weit sind Sie? Wo? Was für 5? Beim 5. Bier? Wo? Am Kiosk mit der Laterne? Immerhin vom Zoo bis zum Kiosk sind es 7 Kilometer. Ja, Sie müssen dann gelegentlich zwischen der 2. und 3. Hütte durch. Gut, telefonieren wir. Auf Wieder. Ja, Prost. Ja, ah. Hallo, oho. Kapitän Andersen, Andersmann, ich grüße euch auf großer Fahrt. Du kommst. Ah, schön, dass du mal unten durchfährst mit einem 100.000 Tonnen Vergnügungsdampfer. Alle Achtung, ihr hängt ja mächtig tief im Wasser. Habt wohl einen geladen. Wo fahrt ihr denn hin? Ich meine, kommt ihr oder geht ihr? Sonnabendabend triffst du dich mit mir im Blue Moon mit Leonore. Ein 4er-Tisch bestellt. Das ist ja eine Überraschung. Wahnsinnig gern. Mal sehen, ob ich hier wegkomme. Ciao. Grüß alle. Gute Fahrt. Kapitän Andersen, Andersmann. Ich ruf zurück. Cecilia. Du, ich hab's. Ja, du hast's. Finde ich auch. Nein, ich meine, die Idee ist gerade im Wildwasser aufgetaucht. Wir könnten den Schreibtisch vorrücken und den Leuchtturm ans Ende des Brückenbogens. Das hieße kürzere Wege, mehr Zeit für uns und das Problem. Wie findest du das? Der Leuchtturm hier draußen? Cecilia und der Garten? Der Garten? Da habe ich im Moment gar nicht dran gedacht. Muss ich noch mal überlegen. Ah, das ist ja tief. Oh, ein freier Fall. Ah, nur im Fall kann die Freiheit grenzenlos sein. Hallo? Ja? Ja? Ja. Ja. So. Aha. Ich bitte Sie. Das könnte das Normalste auf dem Meer sein. Sie wollen einfach mal, wenn ich das recht sehe, Sie wollen sich gern mal ausweinen. Verstehe das vollkommen. Ähnlich wie bei der Fastenzeit. Das ist enorm wichtig für den Stoffwechsel. Genau. Sie haben einfach ein riesiges Bedürfnis, sich mal richtig auszuweinen. Kommen Sie am Wochenende. Da wird das Wetter wieder schlechter. Sehr stürmisch soll es werden. Da können wir zu dritt um die Wette rollen. Eine halbe Stunde. Aus vollem Herzen. Und danach bleiben Sie 2 Tage im Liegestuhl. Lassen das Ganze ausklingen. Wenn es wieder erwachen schön und windstill wird, dann könnten wir uns auch auslachen. Gegenseitig auslachen. Das hat im Prinzip dieselbe Wirkung. Also, bis dann. Adieu. So. Thank you. Sie wünschen, sind Sie nicht der Schäfer vom Dünenhaus? Ja, nur heraus mit der Sprache hier draußen. Ob Sie hier mit Ihren Schafen weiden könnten? Wie viele sind es denn? 400? Ja, ich esse leidenschaftlich gern Lamm, aber 400? Außerdem, es gibt kein Gras. Rohrasen? Was? Ach, Sie haben Rollrasen mit. Die Luft ist hier draußen so gut. Ja, warum nicht? Weiden Sie in Himmels Namen. Aber lassen Sie eine Rettungsgasse frei. Für die Gäste. Sehen Sie nur. Da kommt schon der nächste. Kommt der nächste Planet auf mich zu. Ich sollte erst kurz in die Unterlagen. Ach so. Ja. Ich sehe nichts. Ich kann Sie beruhigen. Man sieht es Ihnen nicht an. Aber Ihr Verhalten... Wie geht es Ihnen heute? Ja? Hier draußen auf dem Meer geht es den meisten Menschen besser. Es sei denn, Ihnen wird schwindelerregend. Sie müssen sich übergeben. Das Meer schwankt so, weil es lebt. Aber das geht vorbei. Mein Freund Lane sah mich mal so an, sagte dann, Hark, es muss etwas los sein mit dir, sonst würdest du dich nicht so verhalten, wenn nichts wäre. Also verhältst du dich so, weil etwas mit dir los ist, aber... Du glaubst nicht, dass etwas mit dir los ist, weil ein Teil von dem, was mit dir los ist, ist, dass du nicht glaubst, dass etwas mit dir los ist. Und so müssen wir dir helfen, zu erkennen, dass die Tatsache, dass du nicht glaubst, dass etwas mit dir los ist, ein Teil von dem ist, was mit dir los ist. Ja, er kommt zum dritten Mal und jetzt Zeichen geben. Alle Informationen in ein Zeichen zu erkennen in Bruchteilen von Sekunden. Ja, die Antwort beim vierten Mal. Er lacht, der Falk in seinem Cockpit. Er hat geantwortet, Daumen gestreckt nach oben, Ringfinger rausgestreckt aus der Faust. Wir treffen uns Sonnabend im Blue Moon. Was will er mir noch sagen? Zeig mir zwei Schleifen, links, rechts und noch eine Rolle rechts rum. Ja, und da kommt er wieder. Ja, und nochmal das Zeichen und nochmal die Schleifen. Ja, er umkreist sein Objekt der Begierde. Sein Himmel wird am Sonnabend auch da sein. Und mein Himmel wird sich zeigen. Aber jetzt wird es Abend. So sind es nur noch Tage bis zu den Treffen, nicht mehr Stunden. Alle Welt trifft sich offenbar Sonnabendabend im Blue Moon an einem 40er Tisch. Cecilia, wo warst du die ganze Zeit im Wasser? Ganz und gar. Nur in der letzten Stunde war ich auf den Wellen reiten. Wir haben uns gegenseitig geschaukelt und dann habe ich mir eine Gänsehaut eingefangen. Bade sie in Portwein, dazu etwas Zigeunermusik. Da war letztlich eine Frau. Es ging ihr schlecht, aber nicht etwa, weil es ihr schlecht ging. Ihr ging es gut, nur sie wollte so gern tanzen. Mein erster Gedanke, Zigeunermusik. Sie wäre fast runtergestürzt, war noch steif, so radikales Mittel. Erst kleine Schritte, Menuett, langsam steigern. Vor 2 Wochen hat sie 3 Stunden durchgetanzt. Rap, rap, rap, rap, rap. Auf derselben Stelle. Ach, Cecilia, die Welt ist eine Scheibe, die sich kugelt. Du und ich hörte von deinem neuen Studio in deinem alten Leuchtturm. Wie geht es? Noch ein Doppelschluck. Langsam kippt die Gänsehaut in warme Wannen. Das Studio ist gut. Es kommen wesentlich mehr Leute. Und wenn sie jetzt vor mir sitzen, im Stuhl oben in der Glaskanzel mit dem Drehlicht für die verirrten Schiffe, und alle 12 Sekunden dieses Wahnsinnslicht drüber zieht, dann erzählen sie Geschichten, die noch keiner gehört hat. Stell dir das vor. Du blickst zum Horizont. Plötzlich springt ein 10.000 Watt Licht in deine Augen, verschwindet. Du bist blind. Dann hast du 10 Sekunden, bis du wieder den Horizont siehst. Und wieder springt das 10.000 Watt Licht ins Auge. Dann hast du 2 Sekunden Zeit, deine Geschichte zu erzählen. Kann man denn in 2 Sekunden seine Geschichte erzählen? Man kann sogar mit Schweigen seine Geschichte erzählen. Das ist mein Text. Du, Hark, warum bist du weg? Hierher? Warum? Das war doch das Büro an der Strandpromenade. Du hattest gut zu tun, eine richtige Aufgabe, einen Traumblick und diese süße kleine Freundin. Weil es so war, wie es war, so bin ich jetzt hier. Ich hatte alles erreicht. Es muss doch immer weitergehen. Du kennst das auch, wenn du gehst, wo es keiner versteht. Ja, du meinst, den Friseurladen auf dem Kamm, direkt neben der Loipe, lief gut, war aber Durchgangsstation von Anfang an. Endstation, alles aussteigen. Ich meine, warum bist du weg? Du hattest überall Drähte zu wichtigen Personen in diesem Strandpuzzle und diese süße Kleine. Du hattest keine wirklichen Probleme nach außen. Das Paradies. Na, man steckt ja nicht drin. Aber warum denn das Büro am Ende des Brückenbogens? Aber warum denn nicht? Man kommt schließlich auch ohne Veränderung auf andere Gedanken. Wie? Aber die Gewohnheit. Ich kannte im Büro an der Strandpromenade jede Ecke. Vorn raus arbeiten, hinten raus wohnen und nachts den Drink im Büro wegen dem Blick aufs Meer. Dann sah ich immer öfter und stundenlang den Brückenbogen vor mir. Irgendwann hat er gefehlt, dort, wo ich ihn sah. Ja, dieses ewige Hin und Her. Die Wege waren schon ganz ausgetreten. Die Dielen haben gar nicht mehr geknarrt, so ausgetreten, wie sie waren. Allerdings gab es diese Stelle, wo es immer schon so nach 12 Jahre altem Whisky oder schwerem Bordeaux nach Pfeifenqualm roch. Dann kam die Zwangsrenovierung. Da lag an dieser Stelle nur noch ein einziger Latexgeschmack über allem. Und die Hausbesuche? Du hast doch angefangen. Sag mal, du willst mir doch nicht mein neues Büro ausreden. Schließlich auf die Planktonkrähen wäre ich da niemals gekommen. Es arbeitet sich hervorragend hier draußen und es trifft sich bestens. Warum sollte ich da zurück? Nun nein. Ja, wie man es nimmt. Es ist besonders hier, aber irgendwie extern. Meinst du extrem oder extern? Beides. Und deine süße Kleine. Bist du eifersüchtig? Es kommt darauf an, wen du meinst. Ich gehe fast täglich an der Strandpromenade lang. Und dann gähnt mich dein leeres Büro an. Aber da ist doch sofort wieder jemand rein. Ein Zehenhändler oder eine Nageltierhandlung oder was? Das gähnt mich so an. Zieh doch weg ins Hinterland. Dann lässt du alles hinter dir, wie ich. Und wir sind so weit voneinander entfernt wie noch nie. Dann freut man sich noch mehr auf einen Besuch und bleibt länger. Ich freue mich auch so. 2,5 Tage Entfernung reichen. Außerdem kann ich nicht. Der Leuchtturm? Das Nebelhorn. Der Leuchtturm und das Nebelhorn. Es ist die Stille im Turm und die Gewalt, die dich umgibt. Das Meer. Das hält mich, wenn ich schwach bin. Und wenn ich stark bin, merke ich, dass wir zusammengehören, dass wir uns brauchen. Das Nebelhorn bringt es dann auf den Punkt. Da kann ich doch nicht weg. Ich muss im Leuchtturm bleiben. Und der Garten muss wieder werden nach all den Fluten. Aber vor allem mein Problem, der Rost am Turm. Kein Problem. Wie willst du das lösen? Und die Hausbesuche? Das war doch ideal. Deine Erfindung. Abends 21.30 Uhr Hausbesuch, Diskussion, Wein, vor dem Schlafen die besten Ideen und am nächsten Morgen das Gefühl, man war ganz dicht dran. Manchmal gingst du bei Sonnenaufgang zum Hausbesuch, hast dich dort noch 2 Stunden hingelegt, dann Morgenkaffee, frisch aufgebackenes, Morgenlicht und auf einmal viel dichter an der Lösung. Hier draußen gibt es auch Lösungen. Warum hast du plötzlich nicht angerufen? Sie hatte mich entführt aus meinem Leben. Aber das ist doch jetzt leicht verkürzt. Ich meine, das ging doch 7 Jahre. 7 Jahre und davon 2 Nächte Schlaf. Wir haben nur 2 Nächte... Ach, und ich dachte, dass ihr andauernd, wie im Frühlingssturm, Karnickel, wie ihr da immer nebeneinander standet, hätte ich wetten können. 2 Nächte, der Rest war Liebe. Das tut mir leid. Da steckt man eben nicht drin. Machen wir eine Schnitte. Kurzzeitig vierdimensional sein. Heute gesellt sich dazu kalt, der Mond, warm, die Schreiblampe, Eis, überwogen Rost, goldener Whisky, das Gesicht von Cecilia, wie sie da an die Locken lockt, Lippen blau, hakt sie den Zigarrenrauch ein. An die rausgesteckte Zunge sitzt der Rauchringer ab. Und die Möwe mit dem Schreibtisch auf einem Bein, die immer nicht schlafen kann, lächelt und leuchtet, kalt wie der Mond. Helles Rauschen über der Tiefe, ein Hauch feinster Nebel, Parfüm und Meer. Hack? Ich weiß, was du denkst. Ich denke, du weißt. Muscheln, wandern, Blicke zucken, Stabheber springen hoch in Gruppen. Mineralisch, salzig, ohne Zucker. Etwas kräutrisch, etwas spitzwegelagerisch, erdisch, klebrig. Bist du im Garten deiner Halluzinationen. Ja, auf dem Jahrmarkt riecht es nicht annähernd so. Und wenn wir springen, kommen wir bestimmt auch an. Was dann? Lass uns noch ein Bad nehmen. Ja, in die Tiefe springen, aber... Nichts, aber Vergnügen geht um die Zeit vor. Wie kommen wir wieder hoch? Du bist doch vorhin schon einmal hochgekommen. Wie ging das? 2-mal, Hark. Da war die Idee, den Leuchtturm hier am Ende aufzustellen, den Garten. Könnten wir auf dem Schreibtisch anlegen. Dein Büro kommt in den Leuchtturm und der Schreibtisch ist das Gartenhaus. Wo warst du, dass du auf sowas kommst? Ich war untergetaucht. Im Schein meiner Kosmetiklampe sah ich wundervolle Gegenstände mit Flossen und Fischaugen, glitzernde Schuppen. Es ist hier drunten gar nicht tief. Durch den Meeresspiegel sehe ich einen Grund. Und wenn ich abtauche, stoß ich nach ein paar Zügen auf einen Planktonwald, wie ich ihn schöner und farbenprächtiger noch nie gesehen habe. Hier würde ich gern mit dir bleiben. Aber das ist ja dein Büro. Wo wohnst du? Erste Tür, 2. Fach. Du bist so bescheiden, du, und dein Zeh blutet noch immer. Der Schreibtisch kippelt, ist zu schwer, komm hier nicht weg. Wenn du nicht aufpasst, kommst du in Teufels Küche. Da musst du die ganzen Dinge machen. Rösten, kochen, braten, schwitzen, Mülleimer runtertragen, abwaschen, Messer schärfen, alles kleinschneiden. Alles? Alles. Geht denn das? Alles kleinschneiden? Einfach schneiden und weiterschwitzen, Kuchen backen, Suppe schärfen, Salat erfrischen, Curryhuhn pfeffern, Koriander reiben, Ingwer zerstäuben, Fische betäuben. Arien singen. Arien schneiden. Wohl ob, wohl ob, wohl ob. Das noch brechen. So bricht der Abend rein, wie er ist. Es ist zum Muskatnussknacken. Ich muss zugehen. Zimt. Das ist die richtige Nacht fürs Öl. Ich will mehr Lavendel in Birnen. Mehr Rosmarine, Aubergine. Weniger Thymian. Frag nicht. Geht das? Weniger ist mehr. Mach's gut. Hol's raus, schmeck's ab. Steck's ein, bleib dran. Hol aus, mach's dann. Dann, dann. Ah. Ah. Es ist so schön ohne. Und verrate mir, wie willst du das lösen? Die Planktonkrähen bekommen Futternester in den Bäumen deines Gartens und weil sie Schiss haben, in Hülle und Fülle, werden sie alles düngen, lösen und festigen. Aber mein Problem, der Rost im Leuchtturm. Erst der Garten, dann der Rost braucht 300 Jahre, bis er durchsieht. Sieh mal, die bunten Lichter am Strand. Lass uns noch schnell in die Stadt gehen, einen Absacker trinken. Aber jetzt ist es jetzt, jetzt ist es jetzt ist es grandios. Wir können noch Leute treffen und Wahrsager trinken, Ansager, Absacker. Wer? Trinken. Absacker kommt doch zu uns. Was willst du denn außer uns noch auf den Champagner und die Gänsehaut noch raufkippen? Hörst du die Stille und die Möwe, die nicht schlafen kann? Sie erzählt deutlich Geschichten wie im Schlafenlahn. Hörst du die Musik? Sie kommt von den bunten Lichtern. Wenn der Mond nachts das Wasser mit seinem kalten Licht platt drückt, kannst du 4 Tage weit hören. Das sind die Nachtstunden. Manchmal arbeite ich nachts so lange, bis ich feiere. Dann kann mich keiner mehr einholen. Nur du kannst die Zeit zurückspulen. Wenn wir uns richtig gegenübersetzen, bleibt die Zeit zwischen uns stehen, ein Moment der Ewigkeit. Wollen wir noch die Bilder aufhängen? Thank you. Das Büro am Ende des Brückenbogens. Hörspiel von Wolfgang Krause-Zwieback. Sprecher Corinna Harfuch, Jörg Date. Buch und Regie Wolfgang Krause-Zwieback. Ton und Technik André Lühr, Holger Klimchen. Mitarbeit Florian Ihle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2003.